Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist Psalm 121. Ich schaue hinauf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass du stolperst und fällst. Der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Israel behütet, wird nicht müde und schläft nicht. Der Herr selbst behütet dich. Der Herr ist dein schützender Schatten über deiner rechten Hand. Die Sonne wird dir am Tag nichts anhaben und noch der Mond bei Nacht. Der Herr behütet dich vor allem Unheil und bewahrt dein Leben. Der Herr behütet dich, wenn du kommst und wenn du wieder gehst, von nun an bis in Ewigkeit. Gott segne dieses Wort. Gott behütet uns. Wir haben hier Psalm 121 und das ist einer meiner Lieblingspsalme. Also ich lese den immer wieder gerne, den Psalm. Ja, immer das macht mir Mut. Und ich möchte euch einladen, überhaupt mal, wenn ihr die Psalme so durchliest, mal gucken, ob ihr nicht auch selber ein paar Favoriten habt, also welche, die euch ins Herz sprechen und die euch helfen. Und hier lässt sich nochmal sagen, also aus diesem, es sind so verschiedene Sammlungen aus dem Psalter, die sind dann gruppiert in 4, 5 Teile. Und hier haben wir eben Psalm 21, sind die Lieder für die Pilgerfahrt nach Jerusalem. Und was hier passiert ist, sind also die Pilger, also damals in der Zeit der Hebräer, der israelitischen Zeit, es ist schon ein paar tausend Jahre her, aber die Pilger sind nach Jerusalem gegangen und sind dann bergauf gegangen und sind dann durch Wildnis zum Teil gegangen. Das war nicht jetzt hier, gehen auf die Autobahn rauf oder so. Da also waren also wirklich trostlose Stätten. Da waren Steppen, Wüste, die sie überqueren mussten. Da waren auch Höhlen und Sachen, wo sie vorbeimarschieren mussten. Und da waren auch Banditen, Räuber, die auch Menschen Böses wollten und auch Menschen Böses getan haben. Und wilde Tiere waren da, die Menschen angreifen konnten und was auch nicht alles so. Ja. Skorpione konnte man drauftreten. So viele Gefahren und die Pilger haben auf dem Weg nach Jerusalem, also oftmals mehrere Tage, vielleicht auch länger auf den Weg dorthin, dieses miteinander gesungen, diese Pilgerfahrtslieder, wirklich. Also das sind die Psalmen, sind letztendlich Lieder oder auch Gebete, kann man auch sagen, ja, aber haben das man sich mit zusammen gesungen, um sich Mut zu machen und sich da vor allem daran zu erinnern, dass Gott bei ihnen ist und dass Gott sie behütet. Und Gott behütet auch uns. Und so haben wir hier so viele Versprechen, dass unser Herrgott, die wir nun also zu Jesus Christus kommen, als reuiger Sünder, in unserer persönlichen Beziehung mit ihm wachsen, dass er uns behütet. Und wir finden also hier in verschiedenster Weise Mut und Gottes Versprechen, dass er uns schützt, ob nun Tag oder Nacht, denn Gott schläft nicht. Ja, er ist der Schöpfer der Welt. Also denkt mal drüber nach, lest mal diesen Psalm ein paar Mal durch und nehmt euch das zu Herzen. Und der Herr behütet uns ja, vor allem Unheil und bewahrt unser Leben. Das heißt nun nicht, dass wir frei sind von Schwierigkeiten oder auch Trauerfälle passieren oder dass uns hier auf Erden ja auch Unheil widerfährt. Aber wenn Gott uns nach Hause ruft, als wir, dass wir sterben, ja, oder uns irgendwas passiert, ist was Böses oder wie auch immer, dann haben wir hier das Versprechen, zu guter Letzt hier. Der Herr behütet dich, wenn du kommst und wenn du wieder gehst, von nun an bis in Ewigkeit. So dass wir in unserer Beziehung zu Jesus Christus hier und jetzt schon diese Wahrheit wahrnehmen, Jesus Christus in und durch uns wirkt, von seinem Herzen, unser Herzen spricht. Und wir haben das Versprechen, bis in alle Ewigkeit, bis zum jüngsten Tag, mit Jesus Christus diese Beziehung zu haben. Egal, was passiert im Leben. Ja? Und ob nun Unheil oder ob wir sterben oder ob wir nun Leid erfahren oder andere Menschen oder Familie oder Freunde sterben oder Sachen passieren oder uns Unrecht getan wird oder ja, Mord und Totschlag. Es gibt ja so vieles, ja. Aber darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an zu verstehen, dass unser Herrgott uns in aller Ewigkeit, in seiner Liebe zu uns, dieses Versprechen gibt, dass er immer bei uns sein wird. Und er hat die verschiedensten Sachen, es passieren so viele verschiedene Sachen im Leben, aber das hat nichts damit zu tun, dass Gott uns nicht liebt. Und das ist ein Fehler. Das ist dann, wo der Teufel, der Satan, manchmal unsere Herzen versucht, uns abzuwenden von Christus. Und das ist das einzige Ziel. Und oftmals ist es so, dass wir eben auch durch Schwierigkeiten oder auch Trauer, wenn liebende Menschen uns verlassen, ja, dann oder was auch immer passiert oder sterben oder was auch immer, dass wir dann uns Gott zuwenden. Das ist ganz wichtig. Nehmt euch das zu Herzen. Und dieser Psalm macht uns Mut, zu solchen Zeiten uns zu erinnern, wer unser Jesus Christus ist, unser liebender himmlischer Vater. Und darauf kommt es an. Gott behütet uns in seiner Hut, in seiner Obhut. Ja, es kann sein, dass er uns nach Hause ruft. Wir, die wir als Jesus Christus folgen, als Christen. Sicher, das kann schon sein. Aber wir sind in aller Ewigkeit mit ihm verbunden. Darauf kommt es an. Lasst euch das nochmal zu Herzen nehmen, als reuige Sünder, die wir in und durch Jesus Christus wachsen. Und all das ist auch nur möglich durch das, was unser Herr Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat. Für alle unsere Sünden gestorben ist und er hat Sünde, Tod und Teufel und das Ganze und alles Böse besiegt, ein für alle Mal am Kreuz. Und das wird dann vollendet sein am jüngsten Tag. Und nehmt euch das zu Herzen und das ist dann die Hoffnung, die wir haben, die wir dann in und durch Christus leben, durch den Heiligen Geist. Und in der Zwischenzeit behütet er uns. Und das kann auch wieder ganz unterschiedlich sein, von Mensch zu Mensch, von Situation zu Situation. Wichtig ist, dass wir als Reuegesünder zu Christus kommen und uns ihm unterordnen und nicht versuchen, in eigener Kraft und mit unserem eigenen Verstand sozusagen Sachen in eigener Kraft zu tun, sondern in Gottes Kraft. Und das geht nur in und durch unseren Herrn Jesus Christus. Darauf kommt es an. Unsere Erlösung können wir nicht verlieren, wenn wir als reuige Sünder zu ihm kommen. Wir wenden uns von der Sünde ab und er hilft uns dann, in und durch ihn zu wachsen. Und wir lassen Christus in und durch uns leben und wirken. Und nehmt euch das zu Herzen und das macht uns Mut. Und lieber Jesus, wir danken dir, dass du uns behütest. Dein Versprechen hier, wie auch damals, als zu der Pilgerfahrt nach Jerusalem, ist Psalm 121 wunderbar. Das hilft uns und stärkt uns. Und nicht nur zu schwierigen Zeiten sollten wir uns überlegen, tagtäglich auch ins Psalter zu gehen, die Psalmen durchzulesen, aber auch ja, zu allen Zeiten in der Bibel zu lernen, zu wachsen. Ja, und du hilfst uns dann durch den Heiligen Geist, wir, die wir als reuige Sünder zu dir kommen. Und du behütest uns. Und wir sind hier schon, ja, von jetzt bis in alle Ewigkeit mit dir verbunden, unser Herr Jesus Christus. Und das ändert sich nicht, egal was irgendjemand sagt oder tut. Und wir danken dir, Jesus, für deine Liebe, wie du uns behütest und dich um uns kümmerst, um uns, wir dir folgen als Christen. Wir danken dir, Jesus, und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.